wortlos vereint, wohin wir gehen. Keine Grenze, die uns trennt. Gemeinsam stark, denn wir sind wir. Wir bauen uns auf, auch wenn wir verlieren. Wir hatten Stress, wir hatten Streit. Doch kurz darauf tat es uns leid. Egal was kommt, wie hart die Zeiten noch sind. Wir sind verschworen, du und ich. Bis ans Ende bin ich da für dich. Wir sind verschworen durch das Blut. Bist mein Verstand, mein Stolz, meine Übermut. Du bist mein Halt durch alle Zeit. Touch meinen Traum, der in mir schreit. Wir sind verschworen, du und ich. Bis ans Ende bin ich da für dich. Nicht jeder Plan macht einen Sinn, doch irgendwas muss immer. Ich immer zu dir steh. Egal was kommt, wie hart die Zeiten noch sind. Berlin! Wir sind verschworen, du und ich. Bis ans Ende bin ich da für dich. Wir sind verschworen durch das Blut. Bis mein Verstand, mein Stolz, mein Übermut, mein Kind. Ich brauche gleich eure Hilfe, ja, pass auf. Okay, kommt. Verstand, mein Stolz, mein Übermut. Du bist mein Halt durch alle Zeit. Tanz meinen Traum, der in mir schreit. Wir sind verschworen, du und ich. Bis ans Ende bin ich da für dich. Oh, Ich habe jetzt riesen Bock, mit euch die Halle abzureißen. Seid ihr dabei?